Da wir ziemlich scharf in nordwestlicher Richtung über die Insel gingen, kamen wir einerseits dem Fernrohr immer näher und überblickten andererseits ein immer größeres Stück der Westbucht, auf der ich vor einigen Tagen zitternd in meinem Korakel herumgeworfen worden war. Der erste von den großen Bäumen war erreicht und erwies sich nach der Feststellung mit dem Kompass als der falsche. Ebenso der zweite. Der dritte Baum erhob sich fast 200 Fuß hoch über einem Klumpen Unterholz in die Luft, ein Riese unter den Bäumen mit einem roten, runden Stamm von dem Umfang einer kleinen Hütte. Er bedeckte mit seinem Schatten eine Fläche, auf der eine Kompanie hätte exerzieren können. Er musste von der See her aus Westen wie aus Osten in weiter Entfernung zu sehen sein und hätte als Landmarke auf der Karte eingetragen sein können. Aber es war nicht seine gewaltige Größe, was auf die Piraten Eindruck machte, sondern die Gewissheit, dass 700.000 Pfund Sterling in Gold irgendwo in seinem Schatten vergraben lagen. Der Gedanke an das Geld verschlang alle ihre früheren Ängste, als sie näher kamen. Ihre Augen funkelten, ihre Füße wurden leichter und schneller, ihre ganze Seele ging in diesem Schatz auf, in diesem Vermögen, das jeder von ihnen erwartete und das ihm die Mittel gewähren musste, bis an sein Lebensende mit vollen Händen Geld auszugeben und sich jeden Genuss zu leisten. Silver humpelte fluchend an seiner Krücke. Seine Nüstern waren weit gebläht und zuckten, er schimpfte wie ein Rasender, wenn die Fliegen sich auf sein heißes, von Schweiß glänzendes Gesicht setzten, er zerrte wütend an der Leine, die mich und ihn verband, und sah sich von Zeit zu Zeit mit einem mörderischen Blick nach mir um. Er gab sich keine Mühe, seine Gedanken zu verbergen, und ich las sie auf seinem Gesicht, so deutlich wie gedruckte Schrift. In der unmittelbaren Nähe des Goldes war alles andere vergessen. Sein Versprechen und des Doktors Warnung waren vergangene Dinge. Unzweifelhaft hoffte er, den Schatz zu heben, die Hispaniola zu finden und im Dunkel der Nacht zu besetzen, allen ehrlichen Menschen auf der Insel die Kehle abzuschneiden und mit Verbrechen und Reichtümern beladen davon zu segeln, wie er es von Anfang an geplant hatte. Diese Gedanken beunruhigten mich so, dass mir die Beine zitterten und dass ich den schnell laufenden Schatzsuchern kaum folgen konnte. Ab und zu strauchelte ich, und dann zerrte Silver rücksichtslos an dem Strick und warf mir seine mörderischen Blicke zu. Dick, der noch hinter uns zurückgeblieben war, sprach in seinem steigenden Fieber abwechselnd Gebete und Flüche vor sich hin. Auch dies trug dazu bei, dass ich mich elend fühlte, und um allen die Krone aufzusetzen, verfolgte mich unablässig der Gedanke an die Tragödie, die sich einstmals an diesem Ort abgespielt hatte, als der teuflische Seeräuberhauptmann mit dem blauen Gesicht, der dann singend und nach Branntwein schreiend vor Savannah starb, hier mit eigener Hand seine 6 Helfershelfer niedergemacht hatte. Dieser Wald, der jetzt so friedlich still war, musste damals von Geschrei wiedergehallt haben, und es kam mir so vor, als ob ich das Geschrei in diesem Augenblick hörte. Wir hatten jetzt den Saum des Dickichts erreicht. Da rief Mary: »Hurra, Marthe, alle Mann drauf!« Und in großen Sprüngen lief er den anderen voran. Und plötzlich, wir hatten keine 10 Schritte zurückgelegt, sahen wir sie stillstehen. Ein gedämpfter Schrei klang zu uns herüber. Silver verdoppelte seine Schritte, indem er wie ein Besessener seine Krücke vorwärts schwang, und im nächsten Augenblick standen auch er und ich bei den übrigen. Vor uns war eine tiefe Grube. Sie war offenbar nicht in der allerletzten Zeit ausgehöhlt worden, denn ihre Ränder waren eingesunken und auf dem Boden war Gras gewachsen. In dieser Grube lagen der zerbrochene Schaft einer Picke und die Bretter von mehreren zerschlagenen Kisten herum. Auf einem dieser Bretter sah ich, mit einem glühenden Eisen eingebrannt, das Wort Walross. So hieß Flints Schiff. Alles war klar. Das Versteck war aufgefunden und geplündert worden. Die 700.000 Pfund waren weg.